Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 17. November 1792. Die Kalenderarbeit siehst du offenbar viel schwerer an, als sie ist. Auf dem Cromwell wird Göschen gar nicht weiter bestehen, wenn dieses Sujet dir zu verfänglich scheint. Wähle also selbst, was du für gut und schicklich hältst. Aber du musst nicht vergessen, dass, wenn du 500 Taler an schriftstellerischen Arbeiten jährlich erwerben willst, du in 8 Monaten gegen 40 Bogen schreiben müsstest und hier nur 15 oder 18 von dir gefordert werden, die noch dazu nicht besser sein dürfen als jede andere eigene Arbeit. Wenn du jetzt gleich anfängst, dich mit dem gewählten Stoffe zu familiarisieren, so wirst du gar nicht überhäuft werden. Auf mich darf schlechterdings nicht gerechnet werden, weil ja der Himmel weiß, wie es das nächste Jahr um mich stehen wird. Auch bin ich gar nicht für ein Quod Libet von mehreren Verfassern. Das ruiniert Göschen, denn kein Mensch wird es kaufen. Es muss ein Verfasser und eine fortlaufende Geschichte sein, wenn das Publikum sich darauf einlassen soll. Huber taugt gar nicht zu historischen Arbeiten, da er doch nur ein Schwätzer bleibt. Sein Maximilian von Bayern ist nicht zu lesen. Huber schreibt an Hufeland, dass er nach Dresden zurückkommen und hier durchreisen würde. Er macht jetzt sehr den Wichtigen. Kürzlich hat er Goethes Schriften in der Literaturzeitung rezensiert. Lebe wohl, es ist spät in der Nacht und der Brief soll morgen am Tage fort. Herzliche Grüße von M. und D. Dein S.